Viertes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Die Hausfrau begrüßte die Gäste und war glückselig, als sie merkte, dass keiner sich mit ernsten Gedanken trug, dass das Schicksal des verbannten Priesters längst niemanden mehr beschäftigte. Die Gäste waren sämtlich in fröhlichster Stimmung. Als erster erschien der Kreiskommandant, Invalidenhauptmann Power Downia, ein rothaariger Offizier mit großen, runden Augen, der sich vom Proviantschreiber hinaufgedient hatte. Die große, üppige Madame Mordokonaki überstrahlte die ganze Gesellschaft und alles wirkte neben ihr matt und unbedeutend. Sogar Darya Bisjukina schien ganz klein geworden. Die Hausfrau floss über von Schmeichelreden, führte dem Gast die interessantesten Leute zu und bat den Hauptmann Pavatonia und den Lehrer Vanarva Prepotensky, die Dame, aufs Beste zu unterhalten. Leute, die sich zur Unterhaltung mit der Petersburgerin nicht eigneten, wurden beiseite geschafft, wie der Bürgermeister, welcher die Gewohnheit hatte, im Gespräch oftmals die Redensart anzuwenden, »Das spuck mir einen ins Maul«, sowie ein alter Major, der im Kaukasus gedient und die Veranlassung zur Entstehung des schönen Vergleichs gegeben hatte, »Dumm wie ein kaukasischer Major«, und schließlich der Diakon Abchiller. Diese drei Personen waren sehr glücklich in einer kühlen Kammer untergebracht, wo die Weine und kalten Speisen bereit standen. Sie waren über ihre Verbannung keineswegs betrübt. Ganz ungeniert und in nächster Nähe der Speisen führten sie äußerst lebhafte Gespräche und philosophierten sogar. Der Major wollte wissen, woher die Frechheit komme. Und erklärte sie daraus, dass die Menschen heutzutage sehr verwöhnt seien, was er durch eine ganze Menge von Argumenten zu beweisen suchte. Abchiller aber wollte so viele Gründe nicht gelten lassen und sagte, die Frechheit hätte zwei Ursachen. Den Zorn und noch häufiger den Wein. Der Major dachte nach und meinte dann, es gebe allerdings eine Frechheit, die vom Wein komme. Glauben Sie mir, es ist so, meinte der Diakon und leerte ein großes Glas Likör. »Ich kann mich selbst als Beispiel anführen. Im Dusel bin ich ein sehr netter Kerl, denn ich werde weder wild noch habe ich böse Gedanken. Aber meine lieben Freunde, ich prahle im Dusel nur zu gerne. Bei Gott, und nicht, dass ich irgendeine Absicht damit verfolge, nein. Es ist, als ob meine Natur es verlangt. Der Bürgermeister und der Major lachten. Herrhaft, fuhr der Diakon fort. Ich habe zum Beispiel an zu erzählen, die Gemeinde habe ich einen Bischof gewandt, mit der Bitte mich zum Pfarrer zu ordinieren, was ich selber nicht mal wünsche. Oder ein andermal behaupte ich, die Kaufmannschaft des Gornamas petitioniert hat um meine Ernennung zum Protodiakon. Oder Der Diakon sah sich ängstlich um und fuhr dann im Flüstertone fort. Oder einmal platzte daraus, ich wäre in jungen Jahren der Tochter des Konsistorialsekretärs verlobt gewesen. Also, ich sage Ihnen, ich hätte mich am liebsten umgebracht, als man mir später von dieser meiner bodenlosen Frechheit erzählt. Wenn der Sekretär das erfahren hätte, hätte es schlimm werden können, bemerkte der Major. Und Riefling, ganz häufig, bestätigte der Diakon und kippte noch ein Gläschen. Wenn wir schon einmal davon reden, will ich Ihnen noch etwas erzählen. Unsere Stimme, noch mehr dämpfend, fuhr er fort. Ich bin doch dieser, mein Funkerall einmal schon in so übel Lage gekommen, dass ich auf ein Haar einer öffentlichen Exekution unterworfen worden wäre. Haben Sie nichts davon gehört? Nein, absolut nichts. Es war eine ganz böse Sache. Man hätte mich einfach hängen können, aufgrund des ersten Paragraphen im Gesetz. Unmöglich, rief der Major ganz aufgeregt. Warum unmöglich? Es hätte ganz leicht geschehen können, wenn ein guter Mensch mich nicht gerettet hätte. So erzähl uns doch die Geschichte, Vater Diakon. Ja, sofort. Ich will nur noch erst ein Schnäpschen nehmen. Abhil leerte noch ein Gläschen und begann den Bericht über sein Verbrechen gegen den ersten Gesetzesparagraphen. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Shaikmar.